sind'ne schönen, heute klar, siehst du alles, licht und wahr. Siehst, wie heißer lieb ein Traum, der uns öffnet sehr. Siehst, wie in die treue Schau, so was gibt's nicht mehr. Flieht auch manche Illusion, die dir reicht dein Herz erfreut. Der Wein, die tröst uns schon, du vergess ein Pfand. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu Ende ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu Ende ist. Blink, blink, sing, sing, sing. Sing, bing, bing, la, la, la, la, la, la, sing, sing, sing, bing, bing, bing, sing. Der Lord ist in der Selbstbeschreibung, das zu sein.